Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 59, Vers 17. Ich will aber von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln. Denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin. Gott segne dieses Wort. Gott täglich loben. In diesem Bibeltext hier aus dem Psalm 59, Psalm Davids, lernen wir mehr, was es denn nun bedeutet, Gott täglich zu loben und Gott tagtäglich Lob auszusprechen. Und David hilft uns hier zu verstehen, dass Gott uns dann dazu einlädt, in ihm Schutz zu suchen und auch Schutz, dass wir in Gott Schutz finden, wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn er in Not ist. Und David war ja oft verfolgt in verschiedensten Weisen, hier im Alten Testament ja auch dargestellt. Und er ist einfach dankbar, dass Gott sich nicht nur um ihn kümmert, sondern ihm auch geholfen hat, ja, in den schwierigsten Situationen. Und Gott täglich zu loben ist etwas, wo wir selber, auch selber als Christen und als wir, die wir Jesus Christus folgen, als reue Sünder, wir tun gut daran, Gott täglich zu loben. Und zum Beispiel, wenn wir aufwachen, dass wir sagen, ja, danke, lieber Herr Jesus, dass ich am Leben bin. Danke, lieber Herr Jesus, für diesen Tag. Und tagtäglich unseren Tag in Lob verbringen. Denn letztendlich ist es Gott, der entscheidet, ob wir einen neuen Tag haben oder sehen oder nicht. Ja, also es macht Sinn, Gott täglich zu loben. Und worauf es ankommt, ist, dass Gott dann in und durch unsere Herzen wirken kann, durch unseren Herrn Jesus Christus, und uns dann aufzeigen kann, was denn nun zu tun ist, was er erreichen möchte in und unserem Leben. Und ja, wenn wir beten, dann ist es oft so, dass wir beten für Sachen oder Dinge oder Situationen, Schwierigkeiten, die wir haben. Aber warum nicht einfach beten und sagen, danke, lieber Jesus, dass ich ja beten kann und dass du mir zuhörst und dass du da bist. Ja? Und das ist auch so, wie das David hier tut. Und das ist etwas, wenn ihr in das Psalter geht, also die Psalmen mal so durchliest und vor allem Davids Psalme, da sehen wir immer die Lobpreisung, also Davids Herz, Gottes Herz zugewandt ist sozusagen und er eben Gott lobt, also für seine, für ihn durchzubringen durch all die schwierigen Situationen, ja. Denn wie David, nicht vielleicht anders heute, aber sehr ähnlich, also sind wir auch heute vom Bösen umgeben und von Leuten, die uns nicht wohlgesonnen sind, die uns Böses tun oder Böses tun wollen. Und so macht es Sinn, dass wir uns tagtäglich Gott zuwenden in Lob. Und ob wir das nun, ja, wir können singen, wir können beten. Und natürlich vor allem ist es, dass wir dankbar sind, dass wir tagtäglich in der Bibel sind, denn Gott hat uns die Bibel ja gegeben, damit wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus, wachsen. Und das ist auch eine Form des Lobes, dass wir, nicht weil es ein Ritual ist oder irgendwas Mechanisches, dass wir dann in die Bibel gehen, damit irgendetwas zu erreichen in unserer eigenen Kraft oder dass Gott irgendwas dessen tut. Dafür ist die Bibel nicht da. Und es geht vor allem darum, in unserer persönlichen Beziehung zu Christus zu wachsen. Und wie gesagt, Gott tagtäglich zu loben, das macht Sinn. Ja, also wenn der Tag beginnt, ruft es euch in Erinnerung, dankt unserem Herrn Jesus Christus für den Tag. Und auch wenn der Tag so dem Ende entgegengeht, lobt ihn, dankt Jesus Christus für all das, was er getan hat. Und gebt mal ganz genau, spezifisch Acht oder speziell Acht auch, was Gott denn oder was Jesus Christus getan hat. Listet all die Sachen auf, ja. Sagt dann, ich bin dankbar für dieses und dankbar für das, was du getan hast. Und je mehr wir das tun und je mehr ihr das tut, umso mehr seht ihr, dass sich Gott persönlich um uns kümmert. Denn wir haben einen persönlichen Gott, unseren Herrn Jesus Christus, und er interessiert sich an jedem kleinen Detail oder Aspekt in unserem Leben. Ja? Und das alles beginnt mit Lob und der Tag endet dann auch mit Lob. Und das ist ein guter Ausgangspunkt und auch Endpunkt, um in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen. Also, nehmt euch das zu Herzen. Gott täglich loben, das ist unser Aufruf. Und wir tun gut daran, diesen Wahrheiten zu folgen. Und lieber Jesus, wir danken dir für den Psalm 59 hier und wie du uns zeigst, wie Davids Herz dir zugewandt ist. Und wir haben auch heute so viele Sorgen, Probleme und Schwierigkeiten, wie David auch hatte, vielleicht nicht genau dieselben, aber ähnlich. Und wir tun gut daran, so David zu folgen und auch dich, unser Jesus Christus, tagtäglich zu loben. Und dann kannst du in unsere Herzen wirken und uns zeigen, nicht nur, was du vorhast für jeden Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes, dass wir am Leben sind, aber eben auch, was du am Ende des Tages, wenn wir dich wieder loben im Gebet und auflisten, sehen wir dann, wie du in unserem Herzen, in unserem Leben wirkst, tagtäglich, dass du persönlich bei uns bist wir tun also gut daran, uns daran zu erinnern. Helf uns, Herr Jesus, bitte mit all diesem. Wir können das in eigener Kraft nicht tun. Das kannst nur du durch den Heiligen Geist, der uns in unsere Herzen spricht. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.